Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du zu unserer allerersten Podcast-Folge gefunden hast mit dem Titel Jedem geschieht nach seinem Glauben. Damit du auch weißt, mit wem du es zu tun hast, wollen wir uns kurz erst einmal vorstellen. Ich bin der Volkan. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich auch unter Wolli. Das ist die Abkürzung von meinem Namen. Ich bin 35 Jahre jung, beschäftige mich seit längerem mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Inspiration und studiere nebenher noch psychologischen Berater und Personal Coach. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Philippos Klein. Ich bin Unternehmer und Gastronom. Ich beschäftige mich seit über 8 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe viele Seminare besucht, sehr viele Bücher auch gelesen, auch sehr viele YouTube-Videos angeschaut, um mich auf ein Level zu bringen, was mir gefällt, oder ein Leben zu leben, nach meinen Vorstellungen. Junge, Junge, da hast du schon was auf dem Kasten, würde ich sagen. Ja, es geht so langsam in die Richtung. Genau aus dem Grund glaube ich auch, dass du genau der Richtige bist für meine allererste Frage, um mir das zu beantworten. Philippos, was verstehst du unter Glauben? Eine sehr interessante Frage. Auch wie wir gesagt haben, wir sprechen heute über den Glauben. Jedem geschieht nach seinem Glauben. Aber was bedeutet das Wort Glaube an sich? Nicht von religiösen Sicht her, sondern von der Sicht her, der Glaube an sich selber, an seine Möglichkeiten oder an seine Visionen, dass die irgendwann mal Realität werden. Das Wort Glaube würde ich Folgendes beschreiben. Die feste Überzeugung der inneren Einstellung, dass es vom Gedanke irgendwann mal Realität sein wird. Das heißt, sein Vorhaben oder sein Tun, dass es irgendwann mal wird, obwohl das andere noch nicht sehen. Bam, kurz und knackig erklärt. Besser kann man sich auf den Punkt bringen. Wie er schon gesagt hat, in diesem Podcast geht es nicht um Religion, um Politik oder irgendwelche anderen Gemeinden. Nein, sondern um dich selber, um dich und um uns, um den Glauben an uns selber, um den Glauben an dich selber, was du damit erreichen kannst, wohin du damit gehen kannst, nur um diesen Glauben. Ja, der Glaube ist für vieles der Grundstein oder der erste Schritt, um wirklich weiterzukommen oder aus seiner Komfortzone rauszukommen und was zu erreichen, was man sich immer vorgestellt hat oder das Unternehmen zu tun, was man immer machen wollte. Genau, ich bin der festen Überzeugung, dass der Glaube an sich selber, dass man mit dem Glauben, mit diesem einzigen Glauben Berge versetzen kann. Egal, was für äußere Einflüsse es gibt, egal, wie viele Menschen um euch herum sind, die euch sagen, nein, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist für das nicht gemacht, vergiss das komplett alles. Solange du selber an dich glaubst, sollen sie dir keine Steine in den Weg legen, sie sollen Berge sein lassen. Wir haben natürlich dieses Thema ausgesucht, jedem geschieht nach seinem Glauben, weil wir gemerkt haben in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, auch bei den Leuten, die wir kennen, dass sehr viele den Glauben an sich verloren haben und keine Kraft und Motivation haben, wirklich ihre Vorhaben voranzubringen oder das umzusetzen. Deswegen haben wir uns für dieses Thema entschieden, jedem geschieht nach seinem Glauben. Und natürlich wollen wir über dieses Thema sprechen, wie können wir richtigen Glauben entwickeln, wie können wir an uns selber glauben oder wie können wir das kultivieren. Genau, wir haben natürlich auch beide von uns und ihr oder du natürlich auch Höhen und Tiefen schon in unserem Leben erlebt, aber nie den Glauben an uns selber verloren. Also egal, um was für einen Tiefpunkt wir waren, ich insbesondere darauf, aber in späteren Folgen mehr, der Glaube an mich war immer da. Ich habe immer weitergemacht und der Antrieb hat mich immer vorangetrieben. Um natürlich jetzt ein Beispiel dazu zu geben, ist am besten die Beispiele von sich selber. Wir können natürlich viele Beispiele nehmen von bekannten Persönlichkeiten, aber ich denke, am authentischsten wirkt es, wenn wir über unsere Erfahrungen sprechen. Wenn ich zum Beispiel jetzt von mir spreche, vom ersten Gedanken an, wo ich mich selbstständig machen wollte mit einem Bar-Restaurant, bis es tatsächlich wurde, vergingen genau 10 Jahre. Von der ersten Gedanken, bis es tatsächlich Realität wurde. Am Anfang, wo ich mir das vorgestellt habe, was ich machen will, das Restaurant, ich habe mir was Großartiges vorgestellt. Ich war damals nur ein Barkeeper an der Bar, hatte keine finanziellen Möglichkeiten. Ja, wie das so am Anfang ist, wenn man sich selbstständig machen will oder was eröffnen will. Und das, was ich mir vorgestellt hatte, hatte ich finanzielle Budget auf keinen Fall dafür gereicht oder es war einfach viel zu wenig. Daher habe ich sehr viel Zweifel an mir gehabt, wie ich das erreichen soll, wer mir das Geld geben soll, um das tatsächlich zu erreichen. Und dann im Laufe der Geschichte sind wirklich viele Sachen passiert. Wie gesagt, von Anfang der Gedanke, dass ich was machen wollte, bis es Realität wurde, vergingen genau 10 Jahre. Und diese 10 Jahre, wenn ich im Nachhinein betrachte, waren ganz wichtige Jahre. Obwohl ich viele Anläufe gemacht habe, um mich selbstständig zu machen, manchmal waren das Sachen, die ich nicht unbedingt wollte. Aber ich dachte, ich fange mal irgendwie klein an, damit ich Schritt für Schritt vorankomme. Aber es sollte nicht so sein. Es sollte wirklich das sein, was ich mir vorgestellt habe. Sogar mehr, als ich mir vorgestellt habe, ist passiert. Sehr, sehr gut, ja. Auch bei mir gibt es da natürlich sehr viel zu erzählen. Aber wie gesagt, darauf werde ich in den nächsten Folgen eingehen. Weil mein Lebensweg ist von sehr vielen Höhen und Tiefen geprägt, von sehr großem Erfolg, von sehr großen Niederlage. Aber ja, welches Beispiel ich auch sehr gerne gebe, ist immer mit den kleinen Kindern, weil kleine Kinder sind fantastisch. Sie glauben einfach an alles. Sie glauben, dass sie alles schaffen können. Ja, sie glauben sogar, dass sie fliegen können. Gut, man sollte bei seinem Glauben und bei seinen Zielen auf jeden Fall realistisch bleiben. Bleiben wir trotzdem bei den Kindern. Wenn dein Kind nicht daran glauben würde, dass es Fahrradfahren lernen kann, dann würde das Kind auch niemals lernen. Aber für ein Kind kommt das gar nicht in Frage, so weit zu denken. Das Kind steigt aufs Rad und denkt sich, ey, in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen fahre ich das Ding ohne Stützen von ganz alleine. Und im Erwachsenenalter geht diese Fantasie und dieser Glaube leider verloren. Wo ich doch denke, dass wir öfters wieder bei diesem Thema Kind sein sollten und an mehr und größeres glauben sollten. Höhen und Tiefen passieren natürlich im Leben. Auch wenn am Ende alles glatt läuft oder es so aussieht nach draußen, dass es glatt läuft, es ist nicht so. Es ist tatsächlich mit sehr starken Höhen und Tiefen verbunden. Es sind mit großen Herausforderungen verbunden. Was ich nur sagen kann, bis dieses Ziel erreicht worden ist, innerhalb dieser 10 Jahre, wir werden bestimmt in den zukünftigen Videos darüber auch sprechen, auch genau was in diesen 10 Jahren passiert ist, überfliegen. Aber ich kann nur sagen, von dem ersten Laden, den ich eröffnet habe, bis jetzt sind es auch 10 Jahre vergangen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. In dieser Zeit habe ich noch 6 weitere Läden aufgemacht und das waren Läden mit die angesagtesten Läden der Stadt gewesen. Jeder Laden hatte für sich seine eigene Eigenschaft oder seine Charakteristik und jeder war super angesagt und beliebt. Das heißt, aber der erste Schritt hat erst mit dem ersten Laden angefangen oder um genau zu sagen, mit dem Gedanke an dem Laden, den ich haben wollte, der eine einfach gewisse Zeit verging. Das heißt, der Glaube an sich selber, wenn man von einer Sache überzeugt ist oder denkt, dass es passieren wird, es wird nicht von heute auf morgen passieren. Wenn man an eine Sache glaubt, erstmal an sich oder an seine Vision, an seine Möglichkeit, wird es einfach eine gewisse Reifezeit geben. Es kann bei jedem unterschiedlich sein. Aber es wird nicht wie im Hokuspokus, heute glaube ich, morgen wird es passieren. Nein. Der Glaube fängt an und man fängt an, sich in die Richtung zu bewegen. Und in der Zeit lernt man die richtigen Menschen kennen, man sammelt mehr Erfahrungen, um tatsächlich sein Vorhaben zu erreichen. Aber es braucht eine reife Zeit. Je nachdem, was du dir vorstellst, was du willst, wird es einfach eine gewisse Zeit gehen. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt Monate, Jahre oder Stunden gehen wird, je nachdem, an was man glaubt oder was für eine Vorstellung man hat. Um nochmal auf die Höhen und Tiefen zurückzukommen. Weder die Höhen noch die Tiefen sind ein Grund dafür, den Glauben an sich selber zu verlieren. Ich bin sehr froh für meine Höhen und für meine Tiefen. Ich habe in beiden Situationen niemals den Glauben an mich selber verloren, um weiterzumachen. Sonst wäre ich heute ohne diese Höhen und Tiefen auch nicht da, wo ich bin oder der ich bin. Wichtig ist, an sich zu glauben. Kurz gesagt, wenn du glaubst, dass du eine Sache schaffst oder du glaubst nicht daran, es zu schaffen, du hast recht, egal wie rum du es drehst, du hast recht. Weil, wenn du an eine Sache herangehst und an die Sache von vornherein glaubst, wirst du es höchstwahrscheinlich erreichen und schaffen. Wenn du aber von vornherein sagst, ey, ich pack das nicht, das ist nichts für mich, dann wirst du auf jeden Fall scheitern. Nee, gehen wir wieder zurück auf das kleine Kind. Wenn das kleine Kind sagt, ey, Fahrradfahren ist nichts für mich, ich werde das nie im Leben hinkriegen, dann wird das Kind leider auch kein Fahrradfahren lernen. Und das ist doch wirklich sehr, sehr traurig, oder? Man erkennt es oft an den Wörtern. Ich glaube, das kann ich nicht. Ja. Wenn ich glaube, dass ich eine Sache nicht kann, dann habe ich auf jeden Fall recht. Weil wenn ich glaube, dass ich das nicht kann, ich werde erstmal gar nicht anfangen, in die Richtung mich zu bewegen. Also, ob du glaubst oder nicht, du hast immer recht. Immer. Ein ganz inspirierender Mann, den wir alle kennen, unter dem Namen Walt Disney, das ist so ein Satz, den ich sehr mag, hat einmal gesagt, solange du es träumen kannst, kannst du es auch erreichen. Das ist die fortgeschrittene Bedeutung von Glauben. Also, was wir euch damit sagen wollen. Du hast immer die Möglichkeit, an dich zu glauben oder nicht zu glauben. Aber warum sollst du eine neue Sache anfangen und nicht daran glauben, wenn du doch daran glauben kannst, es viel wahrscheinlicher ist, dein Ziel zu erreichen als umgekehrt. Also glaub an dich selber. Du schaffst das, du bist etwas Besonderes. Wenn du nicht an dich glaubst... Wer soll das dann tun? Dein Nachbar? Bestimmt nicht. Oder das heißt, wie in anderen Worten, entweder du lebst den Traum deiner Träume oder du lebst den Traum eines anderen. Um deinen Traum zu leben, musst du als erstes an dich glauben und vorankommen. Perfekt. Hätten wir jetzt Publikum hier, hätten die erstmal stark applaudiert. Das war's auch schon von uns beiden für heute. Da wird aber noch ganz, ganz viel folgen. Wir bleiben dran, wir werden euch informieren. Schreibt uns eine E-Mail, kommentiert auf unseren verschiedenen Kanälen, auf Instagram, auf YouTube. Lasst uns eure Meinung da, ob positiv oder negativ. Wir werden uns das zu Herzen nehmen. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Bis bald.